Und dann kommen die Gebete, die einzelnen Gebete wie Nawafil und Sunan Rawatib, dann kommen die Jumu'a extra und dann kommt extra Al-A'yad, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Salat al-Kusuf, Salat. So viele Gebete gibt es, deswegen ist das ein dicke Kapitel. Als erstens eröffnete der Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Babun fi awqati salati wa asma'iha. Kapitel über die Zeiten mit Mehrzahl, über die Zeiten des Gebetes und ihre Namen. Was heißt Namen? Die Namen von den Zeiten oder von den Gebeten? Von den Gebeten. Jedes Gebet hat mehrere Namen. Wie wurden diese Gebete genannt? Natürlich, die Ulama sagen, die Zeiten der einzelnen Gebeten zu kennen, ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und es ist klar eine Pflicht, denn nur dadurch kannst du zwischen den einzelnen Gebeten unterscheiden, um zu sagen, was ist das jetzt überhaupt von einem Gebet, in welcher Zeit ich mich jetzt befinde. Und von daher, das Wichtigste bei dem Gebet am Anfang zu wissen ist, die Gebetszeiten zu kennen. As-Salah. As-Salah kommt von der arabischen Sprache, kommt vom Verb Salah, yusalli salatan. Was-Salat hier Dua. Linguistisch jetzt. Hier Dua. Bittgebet. Wenn ich dir sage, salli alay, oder salli li, oder salli alayya, das heißt, ud'uli. Bete für mich. Und deswegen sagt Allah Ta'ala in Surat At-Tawbah, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ صَلِّ عَلَيْهِمْ O unser Prophet, صَلِّ عَلَيْهِمْ Bete für sie, den إِنَّ صَلَاتَكَ Dein Bittgebet für sie, سَكَنٌ عَلَيْهِمْ ist eine Ruhe für sie. Allah Ta'ala gibt ihnen, schenkt ihnen dadurch die innere Ruhe. Und Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Hajj am Ende, وَلَا تَجْهَرْ بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك. Das heißt, sei nicht laut beim Sprechen des Bittgebetes. Es ist nicht gut. Allahumma اغفر لنا الله. Das ist nicht gut. ولا تجهر بصلاتك. Deswegen, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sahaba gehört hat, wie sie schreiend Allah bitten, was hat er ihnen gesagt? إنكم لا تدعون أصمًا. Ihr bittet nicht einen stummen. Ha? إنما تدعون سميعًا بصيرًا. Ihr bittet einen allhörenden, allsehenden. Und dann sagt er ihnen, euer Herr ist näher zu euch als eure Schlagader. Das heißt, er weist über die Sache Bescheid, die du eigentlich noch vorhattest, bevor du sie vorhast. Bevor du das bekommst, weiß Allah Ta'ala darüber Bescheid. Und deswegen wollten wir nur sagen, woher das Wort As-Salat kommt. Und warum wurde As-Salat als Salat genannt? Ha? Weil wir haben gesagt, Salat linguistisch heißt Bittgebet. Aber warum heißt dieses Gebet, die wir verrichten, Salah, obwohl es linguistisch wie Dua? Ha? Warum heißt die so? Die Ulama sagen, weil das Ganze ist eigentlich Bittgebet. Von Fatiha schon, was die Säule des Gebetes ist, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, ist ein Bittgebet. Das läuft. Und bei Beugen und Niederwerfen und alle unseren möglichen Bewegungen, da finden wir nur Bittgebete. Auch das Lobpreisen für sich ist ein Bittgebet. Ha? Und von daher heißt As-Salah so diese Bewegungen als Gebet. Also mit dem Salah, mit dem Wort Salat. Aber besonders jetzt, wenn wir über dieses Gebet sprechen, was wir Salat al-Asr und Maghrib al-Isha, die Definition lautet As-Salatu قربة فعلية. Das heißt, es ist eine Handlung, um Allah zu nähern. Eine Handlung, um Allah zu nähern. Dhatu ihramin wa salam. Die enthält Ihram und Salam. Was ist Ihram? Ihram ist dieses Allahu Akbar. Warum heißt Ihram Ihram? Es kommt vom Verb ahrama yuhrimu, يعني جعل الشيء verboten ist dann irgendwas anderes zu machen. Alles andere, was zu Dunya gehört, sprechen mit anderen, gucken, reden, oder alles wird verboten in dieser Zeit. Allahu Akbar, das ist Ihram, kommt von Haram, nicht? Ihram, ich habe alles Haram erklärt jetzt. Auch was erlaubt normalerweise, auch was erlaubt ist, sitzen, lachen, reden, sich unterhalten, gucken und so. Alles ist jetzt, was erlaubt ist, wird Haram. Wassalam, Assalam, wenn ich Assalam mache, alles ist wieder erlaubt. Alles ist wieder erlaubt. Also, das ist eine Handlung, womit man Allah nähert, die enthält Ihram und Salam und Ruku und Sujud. Mit Beugen und Niederwerfen. Und es gibt die fünf Gebete, die Fardu Ayn sind. Es gibt Fardu Kifaya und Fardu Ayn. Was heißt Fardu Ayn? Fardu Ayn, das ist Pflicht für jeden einzelnen Diener und Dienerin. Fardu Kifaya, das heißt, es ist Pflicht für die Gemeinschaft allgemein. Wenn eine Gruppe das tut, genügt es schon. Es genügt schon, das heißt, deswegen heißt das Kifaya. Kifaya, ein? Kollektivpflicht. Ja? Wenn eine Gruppe das unternehmen, dann müssen die anderen nicht. Zum Beispiel, Salatul Janaza. Todesgebet. Salatul Janaza, die ist zwar Pflicht, eine Gruppe können das nicht unterlassen. Müssen das machen. Aber wenn nur eine Gruppe das macht, die anderen müssen es nicht. Ha? Müssen es nicht. So. Awqatu s-salat, as-salat wa asma'iha. Und Salah, meine liebe Brüder, von der Stellung und hohe Stellung des Gebetes, dass das das einzige Gebot, was nicht auf Erde offenbart worden ist, sondern in den Hohen, oben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Stellung für das Gebet. Und das Gebet war schon in der Zeit von Mekka. Und sie war immer paarweise. Ja? Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala im Jahre 5 nach dem Hijra, in Mekka, im Jahre 5 in Mekka, als die Isra und Mi'raj Ereignis war, da wurde das Gebet, so wie wir es kennen, zur Pflicht gemacht. Mit 4 Rak'at und 2 bzw. 3. Asma'iha, die Namen werden auch hier erwähnt. Wenn wir über die Zeiten des Gebetes oder der einzelnen Gebeten sprechen, dann gibt es zwei Zeiten. Waqtu, Waqt heißt Zeit. Waqtu Ada' wa Waqtu Qada'. Waqtu Ada', das heißt Zeit des Verrichtens. Wa Waqtu Qada', Zeit des Nachholens. Ha? Das sind jetzt die zwei Benennungen bei Fuqaha. Oder es gibt das Gleiche, das ist das Gleiche. Waqt ikhtiyari wa waqt daruri. Waqt ikhtiyari, das heißt eine Wahlzeit, wo man als Betender die Wahl hat, wann man das Gebet verrichten möchte, ohne dass man in der Sünde fehlt und ohne dass man ihre Zeit verpasst. Du hast eine Wahlzeit. Das ist nicht auf einen Punkt fixiert, sondern auf einen Zeitintervall. Das ist die sogenannte Wahlzeit. Und al-waqtu daruri, das heißt Zeit der Notwendigkeit. Was heißt das? Warum heißt das Zeit der Notwendigkeit? Warum? Weil gleich danach Adhan wieder ist. Ja, aber warum Notwendigkeit? Wenn man einen Grund Not haben, muss es in dieser Zeit zu berichten. Eine Notwendigkeit muss gegeben sein. Sehr gut. Das Gleiche? Ja, weil das ist die Zeit der Leute, die Notwendigkeiten haben. Wir kommen ja dazu, die Leute, die Notwendigkeiten haben. Was heißt das? Ein normaler Mensch, der keinen Grund, keine Notwendigkeit hat. Wenn er sein Gebet in der Zeit der Notwendigkeit verrichtet, was ist mit ihm? Sein Gebet wird nicht angenommen. Nein. Sünde. Sünde. Er hat das Gebet nicht zur richtigen Zeit gemacht, also er hat nicht seine Pflicht gemacht. Was hat er dann gemacht? Qada. Qada, nachgeholt. Okay. Jetzt, warum heißt das Zeit der Notwendigkeit? Ein Grund zum Beispiel. Eine Frau hat Menstruation. Alles klar? Zeit der Wahl, Wahlzeit ist zu Ende. Aber sie ist rein und sauber geworden, wann? In Zeit der Notwendigkeit. Wenn sie das Gebet dort in dieser Zeit verrichtet, trägt sie die Sünde? Nein. Deswegen heißt das Zeit der Notwendigkeiten, weil es 10 Arten von Personen gibt, die in dieser Zeit das Gebet verrichten dürfen und können, ohne dabei das Gebet zu verpassen oder die Zeit oder den vollen Lohn sogar zu verpassen. Und wir kommen, inshallah ta'ala, zu diesen Leuten. Oder können wir die gleich nennen? Oder? Okay. Nummer 1. Al-Kafir. Jemand ist Kafir. Okay? Möchte Muslim werden. Alles klar? Wahlzeit ist zu Ende. Es gibt Notwendigkeitszeit. Wenn er Muslim geworden ist und er betet in der Zeit der Notwendigkeit, es wird für ihn den richtigen Lohn geschrieben. Wie einer, der das in der richtigen Wahlzeit verrichtet hat. Warum? Weil er zu den Entschuldigungsleuten gehört. Leute mit Entschuldigungsgrund. Leute, die einen Entschuldigungsgrund. Nummer 2. Jemand, der hat noch nicht den Erwachsenenalter erreicht, das heißt die Pubertät. Und dann kam Gebetszeit, wo es die Wahlzeit ist. Aber bevor wir zu den 10 Leuten kommen, lass uns mal bitte die Wahlzeiten von den Gebeten und die Pflicht und die Zeiten der Notwendigkeiten den einzelnen Gebeten kennen, damit wir jede Kategorie von diesen 10 Leuten ein Beispiel dafür geben. Sonst kommt man nicht klar, was ist dann die Wahlzeit und was ist die Notwendigkeitszeit. Gut, dann fangen wir mit den Wahlzeiten bzw. Zeiten der Notwendigkeiten bei den einzelnen Gebeten. Hier fängt der Imam mit Salatu as-Subh. Aber ist Salat as-Subh das erste Gebet von den 5 Gebeten? Dhuhr-Gebet. Dhuhr-Gebet ist das erste Gebet aller 5 Gebeten. Also nicht, dass man sagt, es gibt kein Anfangsgebet. Jede Sache hat ein Ende, was sagt man? Ja, aus der Wurst hat 2 Enden. Nein. Oder dass man sagt, was ist zuerst, Ei oder Hähnchen? Ne? Bei diesen Gebeten, obwohl sie 5 sind in einem Kreis, aber es gab ein Gebet, die das erste war. Welches Gebet war das? Dhuhr-Gebet. Wo ist der Beweis? Hadithu Jibril. Merkt euch dann Hadithu Jibril. Hadith von Gabriel, als er extra runtergekommen ist in einen menschlichen Gestalt und dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam 2 Tage hintereinander. Bei dem ersten Tag, wann kam er? Am Anfang der Zeit. Alles klar? Am Anfang der Zeit von den einzelnen 5 Gebeten. Fangend mit Dhuhr-Gebet. In dem zweiten Tag kam er am Ende der Zeit von den einzelnen Gebeten, fangend vom Dhuhr. Und was hat er dann gesagt? Ma bayna hadayn salah. Zwischen den beiden Zeiten von gestern und heute ist die Zeit von den einzelnen Gebeten. Ja? Also, Salatu as-subh. Warum hat der Imam dann, bitteschön, sein Kapitel mit Salatu as-subh eröffnet, obwohl er weiß, dass das erste Gebet Dhuhr-Gebet ist? Gibt es eine andere Antwort? Weil das Gebet mit dem wenigstens Ja, das ist, gibt es keine dritte Antwort? Weil das Subh-Gebet das beste Gebet aller fünf Gebeten ist. Und bei Medina-Bewohner, bei Fuqaha al-Medina, pass auf, die Rechtsschule von Medina jetzt, lass uns von der Rechtsschule von Imam Malik, obwohl, die Rechtsschule von Imam Malik ist ja auf Medina. Aber wenn wir sagen, die Rechtsschule von Medina, das heißt von den Fuqaha al-Sab'a, von allen Großgelehrten von Medina, sie sagen, As-Salatul Wusta, das mittlere Gebet, was in Surat, wo? Al-Baqara oder Nisa? Surat al-Baqara. Es gibt aber auch nicht. Ja, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Wo Allah Ta'ala sagt, bewahrt eure Gebete. Und ganz besonders was? Das mittlere Gebet. Ist das ein Zeichen dafür, dass die ganz besonders bei Allah gezählt ist? Natürlich. Warum hat er sie extra erwähnt? Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Die Meinungen von den Ulama ist, dass das Gebet, das mittlere, wichtigste Gebet, Asr-Gebet ist, beziehungsweise Morgensgebet. Bei Fuqaha al-Medina ist das was? Fajr-Gebet. Deswegen sagt der Imam gleich am Anfang, أَمَّا صَلَاتُ الصُّبْحِ فَهِيَ الصَّلَاتُ الْوُسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Was Subh-Gebet angeht, das ist das mittlere Gebet bei den Leuten von Al-Medina. Und wenn du hörst, Leute von Al-Medina, das ist schon, das spricht für sich. Das spricht was? Für sich. Weil, wo hat Muhammad s.a.w. überhaupt gelebt? In Medina. Und die tausende Menschen, er ist gestorben und in Medina waren 120.000 Gefährten. Wo haben sie gelebt? Die meisten zu 90%, 95% in Medina. Und er hat 13 Jahre, also in Mekka, ja, und 10 Jahre in Medina, oder 10, 13, genau, 10, 13, 13 Jahre in Medina gelebt. Und die Leute haben von ihm was? Ahadith gehört, Praxishandlungen. Und sie wurden weiter geerbt. Deswegen, wenn er sagt, in der Ahl in Medina, dieses Wort damals ist schon ein großes, schweres Wort. Das heißt von der Schwere her, von der Wichtigkeit. Ja? Deswegen sagt er, As-Salatul Wusta, das mittlere Gebet ist bei den Leuten von Al-Medina Fajr, Subh-Gebet. As-Subh-Gebet von der Wichtigkeit dieses Gebetes, dass sie mehrere Namen hat. Und Ulama sagen, Al-Shay'u idha ta'addadat musammayatuhu kabura sha'nu. Wenn etwas mehrere Namen besitzt, das heißt, das hatte eine hohe Stellung. Und so ist das bei, die heißt Salatu al-Subhi. Und sie heißt Salatu al-Fajri. Und sie heißt Salatul Ghadah. Und sie heißt auch Salatu Esh. Sie heißt Salatul Wusta, was wir auch genannt haben. Und eine andere Benennung, Al-Shahid. Al-Shahid. Ja? Mashhuda, genau. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana Mashhuda. Ja? Das ist alles über das Morgensgebet. Er sagt, aber erstmal Salatu Subh. Warum heißt die Subh? Subh kommt von Sabah, Morgen. Weil wir den Morgen mit diesem Gebet erreichen. Gleich danach kommt ja sowieso den Morgen, den richtigen Morgen, den wir gehen. Deswegen heißt die Subh. Warum heißt die Fajr? Weil Fajr das ist die Dämmerung. Und was ist die Dämmerung? Das ist eine weiße Strahlung, die von Richtung, natürlich von Richtung Osten, in der dunklen Nacht, in den dunklen schwarzen Himmel bricht. Auf einmal kommt von Osten eine weiße weiße Linie, so in der Horizont, und das ist sogenannte Fajr. Deswegen heißt das Fajr-Gebet, weil der Fajr erscheint. Weil der Feind, wie ein Nebel. Ja, das kommt so, und dann auf einmal ist der Horizont weiß, kommt eine weiße Farbe in den Himmel. Das ist Al-Fajr. Und sie heißt Salatul Wusta, was wir, weil wir genannt, gesagt haben. So. Wahia Salatul Fajr, sagt der Imam. Und das nennt man auch Salatul Fajr. Jetzt fängt er an mit der, also, dass er uns sagt, wann dieses Gebet anfängt, Gebetszeit und wann Ende der Zeit. Er sagt, فَأَوَّلُ وَقْتِهَا انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. Er sagt, und der Anfang seiner Zeit, und der Anfang seiner Zeit, Zeit von Fajr Gebet, ist das Brechen oder das Einbrechen. Ja, das kommt von Sada. Und Sada ist immer dieses Einbrechen. Das Einbrechen von der Dämmerung, der mit Strahlung, weißer Strahlung kommt. Dia. Fi Aqsa, der von ganz Osten, von Osten kommt. Er kommt von der Qibla. Al-Qibla, Gebetsrichtung. Ja? Und Gebetsrichtung ist immer Osten. Wenn du irgendwo bist und du weißt gar nichts und du hast keine Ahnung, wo Gebetsrichtung ist, das Mindeste, was du wissen musst oder was du leicht finden kannst, wo ist Osten? Besonders heutzutage haben wir ja alle Geografie gelernt und wir wissen ja, wie die Erde ist und so. Einfach zu wissen, wo Osten ist. Außer wenn es jetzt eine alte Oma oder alte, ja, wo sie nicht vielleicht... Aber Osten, dann richte dich Osten. Richte dich nach Osten. Weil da ist Qibla, immer. Dann sagt er, diese Strahlung, die kommt von der Qibla und die geht zu dem hinteren Bereich der Qibla. Das heißt, die Qibla hat einen vorderen und einen hinteren Bereich. So heißt es. Ila, das kommt von der Qibla bis Dubur al-Qibla, dem hinteren Bereich der Qibla. Was heißt hinteren Bereich? Hinteren Bereich, das heißt, dein Qibla ist im Osten. Und sie kommt, und diese Strahlung kommt so. Er kommt auf der anderen Seite von Qibla. Das heißt, die ganze Qibla ist am Osten, immer am Osten. Und der Strahlung, wenn er kommt, das heißt, hier ist Qibla, und die Strahlung kommt im hinteren Bereich von der Qibla. حَتَّى يَرْتَفِعَ فَيَعُمْ. Bis diese Strahlung hoch oben in dem Himmel zu sehen ist, und dann überall zu sehen ist. Warum sagt er überall zu sehen ist? Weil es eine falsche Morgendämmerung gibt. Die ist genauso, so nennen sie das in Arabisch, wie der Schwanz von der Wolf. Schwanz von dem Wolf. So kommt das, also in dem Horizont, das kommt wie eine Linie, wie eine Zeile, und danach kommt das raus und danach verschwindet diese Strahlung, dann kommt wieder Dunkelheit. Das kommt bei jedem nachts. Kommt diese weiße Strahlung, du denkst, oh, das ist Al-Fajr. Aber warte noch. Er hat gesagt, hatta ya'um al-ufuq. Bis oben überall weiß ist. Das ist noch nicht. Wir haben zwar eine Linie gesehen. Dann kommt diese Linie zwar, aber dann ist wieder Dunkelheit. Deswegen sagt er, hatta ya'um al-ufuq. Bis die Strahlung oben deutlich zu sehen ist. Das haben wir jetzt das ist der Anfang der Zeit von Fajr. Akhiru waqt wa akhiru al-waqt al-isfaru al-bayyin alladhi idha sallama minha bada hajibu al-shams. Er sagt, die letzte Zeit des Fajr-Gebetes ist Al-Isfarul Bayyin. Was ist Al-Isfar? Al-Isfar, dass man ohne Decke, ohne Wände draußen, dass man die Gesichter von den einzelnen Menschen deutlich sehen kann. Und dass die Sterne oben im Himmel verschwinden, ohne dass die Sonne aufgegangen ist. Kennst du diese Zeit? Ja. Ah, das ist Al-Isfar. Al-Bayn. Also, und dann sagt er, so dass, wenn man Fajr-Gebet betet und Assalamu alaikum erreicht, dann kommt der obere Bogen der Sonne, dann scheint der obere Bogen der Sonne, dann geht er hoch. Das heißt, bis zu dieser Zeit. Was heißt das für Imam Al-Qayrawani? Was ist die letzte Zeit von Fajr? Traut. Sonnenaufgang. Also so versteht man das. Nach Abi Zayd Al-Qayrawani, das heißt, die letzte Zeit des Gebetes von Fajr ist Sonnenaufgang. Heißt, was heißt das? Hat das Fajr-Gebet eine Wahlzeit und eine Zeit der Notwendigkeit? Was ist Zeit der Notwendigkeit? Hat gar nicht Zeit der Notwendigkeit. Das heißt, egal wo du das verrichtest, solange der obere Bogen der Sonne nicht erschienen ist, du hast keine Sünde begangen und du hast den vollen Lohn erreicht. Das heißt, du hast die ganze Zeit Fajr zu beten, solange dieser obere Bogen der Sonne nicht erschienen ist, nicht aufgegangen ist. Alles klar? Aber es gibt eine andere Meinung bei den Malikiten. Bei den Malikiten sagen, die letzte Zeit vom Gebet von Fajr ist, dass es hell wird und dass die Sterne nicht mehr zu sehen ist. Und das reicht. Das heißt, wenn der Fall das ist, dann ist die Zeit schon vorbei. Es hat nicht mit Sonne zu tun. Weil sie sagen, diese helle Zeit hat nicht einen Punkt, sondern das ist schon eine Zeit. Ein Zeitbereich. Von daher, sie sagen, wenn es auf einmal hell ist und du siehst die Gesichter von den Menschen ohne Decke, ohne Wand und die Sterne sind nicht im Himmel zu sehen, was heißt das denn? Das heißt, ist schon Ende. So. وما بين هذين وقت واسع. Er sagt, und zwischen diesen beiden Zeilen ist eine breite Zeit. Ein breiten Bereich deiner Zeit. Haben wir das verstanden? وأفضل ذلك أوله. Und die beste, und das Beste davon ist Anfangszeit. Alles klar? Nicht, dass man sagt, ich habe Wahlzeit, ist egal und so. Es ist zwar egal, weil du deine Pflicht erledigst und weil du den Lohn hast. Aber, am meisten Lohn steckt es am Anfang. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, Ayyul a'mali afdal? Was sind die besten Taten? Er sagt, As-salatu li awwali waqtiha, al-hadith bei Muwatta. Das Gebet am Anfang der Zeit. Das ist das Beste, was man gegenüber Allah Ta'ala macht. Und das steckt es am meisten Lohn. Deswegen sagen die Ulama, es gibt waqtu fadila wa waqtu ikhtiyar wa waqtu sa'a. Ja, genau. Es gibt waqtu fadila wa waqtu sa'a. Das heißt, es gibt eine Zeit von fadila. Schön, wo es Fadl gibt. Und eine Wahlzeit, Zeit, wo es dir möglich ist, das zu verrichten. Alles klar. Gut, wir haben beendet, was die Zeit des Subh-Gebets angeht. Jetzt kommen wir zum Dhuhr-Gebet. Der Imam sagt, وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ. Und die Zeit vom Dhuhr ist, wenn die Sonne von Mitte des Himmels neigt. Wohin neigt sie? Richtung West. Die Sonne, die kommt von Osten. Die geht. Die ganze Zeit hat man Schatten in dieser Richtung. Richtig? Und dann kommt sie inmitten des Himmels. Hat man Schatten da? Nee, es gibt keinen Schatten. Die steht so über die Köpfe. Ha? Zenit, ja, genau. Wenn es nach ein bisschen neigt, so dass man ein bisschen Schatten sieht, das ist Anfang vom Dhuhr-Gebet, vom Mittagsgebet. Da ist Anfang des Dhuhr-Gebets. Also, إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ, wenn die Sonne den Zenit überschritten hat, وَأَخَذَ الظِّلُّ فِي الزِّيَادَةِ, und dann beginnt der Schatten größer zu werden. Aber normalerweise heißt das nicht Al-Zil. Die Ulema sagen, die Sonne geht von Osten, gibt es hier Schatten. Ja, es gibt Schatten, richtig? Wenn sie von Osten kommt, gibt es auf der anderen Seite Schatten. Das heißt in der arabischen Sprache Zil. Wenn es von zur anderen Seite geht, der Schatten wird auf der anderen Seite natürlich. Das heißt nicht mehr Zil, das heißt Fei. Das ist nun linguistisch. Subhanallah, guckt mal, wie die Sprache. Die sagen, für den Schatten auf der rechten Seite, also wenn jetzt Osten hier, für den Schatten auf diese Richtung heißt das was? Fei. Und der Schatten auf diese Richtung heißt Zay. Das ist jetzt nur zwischen Klammern, das ist mehr sprachlich wichtig, damit man, wenn man solche Sachen liest, dass man versteht. Aber hier hat der Imam nichts unterschieden. Er hat gesagt, وَأَخَذَ ظِلُّ فِي الزِّيَادَةِ, so dass der Schatten größer wird. Aber es heißt nicht Schatten, weil die Sonne auf der anderen Seite ist. Das heißt hier Fei. وَأَخَذَ الْفَيْءُ فِي الزِّيَادَةِ. Also wenn die Sonne neigt, so dass der Schatten mehr und mehr wird. Wie mehr? Sie sagen, gleich wenn du Schatten siehst, da hat es angefangen. Aber es gibt eine Ausnahme. وَيُسْتَحَبُّ أَن تُؤَخَّرَ فِي الصَّيْفِ إِلَىٰ أَن يَزِيدَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ رُبُعَهُ بَعْدَ الظِّلِّ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. Okay? Er sagt, es ist empfehlenswert, dass dieses Gebet, beziehungsweise Mittagsgebet, dass sie in einem späteren Zeitpunkt verrichtet wird, wenn es Sommer ist. Das ist Sunnah. Aber zu welchem Zeitpunkt? Er sagt uns ganz genau, bis der Schatten ein Viertel groß wie der eigentliche Größe. Ja? Sei es Flasche oder mich selbst. Hauptsache es ist ein Viertel. Der Schatten ist ein Viertel von der eigentlichen Größe. Wenn der Schatten ein Viertel ist, im Sommer ist die empfohlene Zeit ab ein Viertel der Größe, der Schattengröße. Das ist im Sommer. Außerhalb Sommer, was ist die Zeit? Gleich am Anfang, wo der Schatten erscheint. Ja? Oder wo man auch sagen kann, wo der Zeitpunkt ist. Ja, wo der Schatten, wir reden jetzt nur über Schatten und Sonne. Da gibt es hier keine Uhr, kein Nichts. Ja. Wenn man es auch auf die Zeit bezieht, Lass uns jetzt erstmal das lernen, wie man überhaupt ein Gebetszeit versteht. Aber diese Meinung, dass das empfehlenswert ist, im Sommer ab ein Viertel, sie sagen, das ist nur, wenn die Leute alle in der Moschee in Gemeinschaft beten wollen. Warum? Damit die Jama'a, was? Sich sammelt. Damit die Leute alle, weil das ist so im Sommer nicht einfach schnell und gleich rauszugehen, lass mal ein bisschen Zeit. Und sie sagen deswegen, aber wenn man alleine ist, dann bleibt immer die beste Zeit, was? Anfangszeit. Aber es gibt Sommer und Sommer. Es gibt Sommer und Hitze. Wenn es aber Hitze ist, da gibt's eine extra Meinung. Da sagt der Imam, أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده. Wenn es aber Hitze gibt, also starke Hitze, شدة الحر, starke Hitze, dann ist das Beste, also nicht mal die Anfangszeit, jetzt das Beste ist wo? Das Beste ist, dass er das verrichtet, wenn es kühl wird. Was heißt kühl wird? Da haben sie auch ein Merkmal gegeben. Sie sagen, er soll das beten, wenn der Schatten halb so groß wie die Körpergröße. Halb so groß. Darüber sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Abridu bis-salah fa inna shiddat al-harr min fayhi jahannam." Verrichtet das Gebet von Mittag, wenn es kühl wird, denn diese starke Hitze ist nur ein Atemzug von Jahannam, wal'iyadu billah, möge Allah uns davor schützen. Guckt mal, ihre Atem kommt im Sommer, die Hölle atmet zweimal im Jahr. Du atmest zweimal in Sekunde, ja? Die Hölle atmet zweimal im Jahr. Dieses ein, das ist bei uns was? Winter. Winter. Sommer. Und wenn es heiß ist, das heißt, das ist nur ihre Atem. Wo ist die Hölle? Und ihre Atem erreicht uns, dass das die Hitze ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die starke Hitze des Sommers ist von dem Atem der Hölle. Wal'iyadu billah. Also, was ist das Beste, wenn es sehr stark heiß ist? Was ist das Beste in der Zeit? Was haben wir gesagt? Halb so groß ist Barakallahu. Jetzt haben wir Anfangszeit vom Dhuhr-Gebet. Richtig? Jetzt die letzte Endezeit des Dhuhr-Gebets. وَآخِرُ الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ نِصْفِ النَّهَارِ. Er sagt, und Endzeit des Gebetes ist, dass der Schatten genauso groß ist wie der Körpergröße nach dem Schattenteil, nach dem Neigen der Sonne. Da gibt es ein Schattenteil, richtig? Das ist zusätzlich. Körpergröße plus diese Schattenteil. بعد ظل نصف النهار. Das heißt, es kommt diese erste Schattenteil, da fängt es an, und dann geht es bis ein Körpergröße. Bis ein Körpergröße. Bis dahin ist Ende der Zeit. Bis ein Körpergröße. Insgesamt beide ein Körpergröße. Okay? Waqtu Salat al-Asr. Jetzt kommen wir Zeit von Asr-Gebet. Anfangszeit von Asr ist, sagt der Imam, wa awwal waqt al-Asr, akhir waqt al-Dhuhr. Anfangszeit des Asr ist Endzeit von Dhuhr. Sie treffen sich beide in dem Anfangs- bzw. Endzeit. Alles klar? Das heißt, was heißt Anfangszeit von Asr? Endzeit. Asr? Ja. Wenn der Schatten groß ist. Genau. Wie der Körper. Das heißt, das ist? Anfangszeit. Und das ist? Ende von Dhuhr. Ende von Dhuhr. Barakallahu fi. Was heißt das denn? Die Ulama sagen, wenn man das Gebet verrichtet vom Dhuhr, aber in der Zeit, wo der Schatten genauso groß ist wie der Körper, hat man Dhuhr-Gebet erreicht? Hat man Dhuhr-Gebet richtig verrichtet in der Zeit? Natürlich. Und wenn man Asr-Gebet verrichtet, wenn man der Schatten so groß ist wie der Körper, hat man Asr auch in der richtigen Zeit? Beides. Aber sie sagen, wenn du Dhuhr-Gebet verrichtest, auch wenn es ein Raka'a ist, aber der Schatten ist so groß wie dein Körper und während des Gebetes ist das größer geworden, hast du Gebetszeit erreicht? Ja, weil du angefangen hast in der richtigen Zeit. Aber wenn du angefangen hast, bevor das zu Ende kommt, bevor das zu groß wird wie der Körper, Asr, dann ist das ungültig, weil die Asr-Zeit noch nicht angefangen hat. Jetzt das letzte oder das Ende von Asr. وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلِّ نِصْفِ النَّهَارِ. Er sagt, und Endzeit von Asr dass der Schatten doppelt so groß wie der Körper groß. Das ist Ende der Zeit. Gibt, das ist, was ist, gibt's bei Dhuhr-Zeit Ikhtiyari und Daruri, Wahlzeit und Notwendigkeitszeit? Was meinst du? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Bei Al-Asr haben wir gerade gehört, bis der Schatten doppelt so groß ist wie der Körper. Ein anderes Merkmal ist, wenn die Sonne, Sonnenstrahlung, die in den Wänden schlagen, gelblich sind. Die Sonne bleibt sowieso rein und klar. Aber guck mal ihre Strahlung auf die Wände, auf die Häuser. Wenn es gelblich ist, nicht so klar, dann ist das schon Ende der Zeit von Asr. Hier hat der Imam ein zusätzliches Merkmal gegeben für die Zeit. Aber die Ulama haben das abgelehnt. Sie sagen, das haben wir noch nie gehört. Und zweitens, es ist unterschiedlich von Sommer zu Winter. Was hat er gesagt? وقيل, es wurde gesagt, إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. Er sagt, willst du Anfangszeit und Endzeit kennen mit einem Trick? Steh so und guck gerade. Guck gerade. Wenn du die Sonne sehen kannst, Anfangszeit hat angefangen. Okay? Und wenn du so guckst und du guckst so und du hast die Sonne gesehen, ja, dann ist das Ende. Anfang, du siehst die Sonne, also bis Ende, Maximum, du siehst die Sonne, das ist Anfang, Zeit des Asr-Gebets. Mach mal deinen Kopf so und guck das Maximum. Wenn du die Sonne siehst, dann ist das was? Ende der Zeit. Aber das ist von Ulama haben gesagt, nein, stimmt nicht. Das ist erstmal von Sommer und Winter unterschiedlich und von Ort zu Ort unterschiedlich. Von daher haben wir zwei Merkmale, um Zeit von Asr zu kennen. Erster Merkmal, ich gucke meinen Körper groß. Wenn der Schatten genauso groß wie mein Körper, Anfangszeit. Wenn der Schatten so groß ist, doppelt so groß wie mein Körper, Ende der Zeit. Oder wenn die Sonnenstrahlung auf die Gebäude gelblich sind, dann ist das was? Ende der Zeit. Was ist mit Asr-Gebet, Zeit? Hat das Notwendigkeitszeit und Wahlzeit? Ja. Was ist die Notwendigkeitszeit? Notwendigkeitszeit, nachdem der Schatten so, der doppelt so groß ist. Ja, nachdem. Aber Zeit hat ein Ende und so, bis? Maghrib. Bis, was ist Maghrib? So, bis die Sonne runtergeht. Okay. Also, wenn der Schatten doppelt so groß ist, bis der Sonnenuntergang, in dieser Zeit ist Zeit der Notwendigkeit. Wenn du als ganz normaler Mensch ohne Entschuldigungsgrund das Gebet in dieser Zeit verrichtest, was hast du da gemacht? Du hast zwar nur nachgeholt, aber du trägst die Sünde bei Allah, dass du das Gebet nicht in der richtigen Zeit verrichtet hast, weil Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Das Gebet ist für die Gläubigen mit festgesetzten Zeiten zu verrichten. Und das hast du die nicht in der richtigen Zeit gemacht. Also merkt euch das. Viele Leute denken, oh, solange die Sonne nicht untergegangen ist, habe ich Zeit für Asr. Nein, stimmt nicht. Sag, solange der Schatten nicht doppelt so groß ist, habe ich noch Zeit für Asr. Gut. وقت صلاة المغرب Zeit des Maghrib Gebets. الإمام sagt ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. Hier sagt الإمام, die Zeit des Maghribs beziehungsweise الشاهد beziehungsweise الحاضر. المغرب هاد غينام. صلاة المغرب. صلاة الشاهد. صلاة الحاضر. Warum haben Sie das mit الحاضر und الشاهد genannt? الحاضر, das ist derjenige, der nicht reisend ist auf Arabisch. Du sagst Musafir, Hadir. Anwesend in seiner Stadt. Warum heißt dieses Gebet Salatul Hadir? Weil der Reisende und der Nichtreisende sowieso drei Raka'a beten. Beide. Von daher heißt sie das Gebet des Nichtreisenden. Von daher haben sie das so genannt, weil der Reisende dabei nicht kürzen darf und kürzen kann. Und es ist ähnlich wie ein Anwesender in der Stadt. Alles klar? Er sagt, die Zeit dieses Gebetes ist der Untergang der Sonne. Wenn die Sonne verschwindet, solange du den Bogen siehst, ist sie noch nicht verschwunden. Wenn die Sonne verschwindet, tawarat bil hijab, die geht hinter, also wo du die nicht mehr siehst, wajabat is salah. Da ist das Gebet zur Pflicht. Und darf nicht verspätet werden. Warum? Er sagt, weil dieses Gebet nur eine einzige Zeit hat, und zwar ein Zeitpunkt und nicht Zeitintervall und nicht Zeitbereich, sondern nur ein Punkt. Sonne untergegangen, ist Pflicht zu beten, sofort. Und wie sofort? Zeit für Wudu und für Sitr al-Awra und für das Gehen zur Moschee. Das heißt, Wudu, Kleidung anziehen und zur Moschee zu gehen. Das heißt, höchstens nach unserer Zeit, 5, 7 Minuten, 10 Minuten bist du schon am, das heißt, muss, und derjenige, der nicht unbedingt jetzt waschen muss, und dann soll er das auch gleich beten. Und wenn er wartet, bis zur Zeit, wo man seine Aura bedeckt, sich wäscht und sich auf den, kein Problem. Darf er. Darf er. Aber, Gebetszeit von Maghrib ist der Sonnenuntergang. Warum? Weil Jibril im ersten Tag kam, als die Sonne unterging. Und beim zweiten Tag kam er, als die Sonne unterging. Nicht wie bei den anderen Gebeten. Im Dhuhr kam er, als die Sonne über den Zenit war, die Zenit überschritten hat. Und im zweiten Tag kam er, als der Schatten so groß war, wie der Körper groß. Alles klar? Gut, jetzt kommen wir zu Isha-Gebet und dann machen wir die 10 Leute, die Zeit der Notwendigkeit gehören. وَوَقْتُ صَلَاتِ الْعَتَمَةِ وَهِيَ صَلَاتُ الْعِشَاءِ وَهَذَا الْإِسْمُ أَوْلَى بِهَا غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَالشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْمَغْرِبِ مِنْ بَقَايَا شُعَاعِ الشَّمْسِ. Passt auf. Er sagt, وَوَقْتُ صَلَاتِ الْعَتَمَةِ. Sie sagen, العشاء hat einen anderen Namen. Salatul Atama. Aber Al-Atama ist makruh Benennung von Imam Malik. Er sagt, sie ist nicht so bekannt, auch wenn Muhammad s.a.w. einmal gesagt hat, sie haben uns abgelenkt von Al-Atama. Aber Al-Atama nach ihren Benennung von dem Dorf wüssten Araber, sie nennen sie was? Al-Atama. Und das darf nicht eingebürgert werden. Ha, unter den praktizierenden Leuten. Deswegen sagt man Salatul Isha. Salatul Isha. Und nicht Salatul Asam. Deswegen sagt er, وَهَذَا الْإِسْمُ أَوْلَى بِهَا. Und Isha Name ist rechtens und besser für dieses Gebet. Was heißt Atama? Al-Atama, Allahu A'lam, was das heißt. Ich habe nicht geguckt. Das ist aber jetzt nicht ein böses Wort. Nein, es ist kein böses Wort. Es ist kein böses Wort. Allahu A'lam, das hat mit Essen zu tun oder so. So wie es ist eine weite Erinnerung. Ja? Also, was ist Anfangszeit von Isha-Gebet? Das Verschwinden von Ash-Shafaq. Welche Shafaq? Strahlung. Welche Strahlung? Rot, Abendrot. Ash-Shafaqul Ahmar. Passt auf, wenn die Sonne untergeht, was kommt danach? Rote Farbe im Himmel. Das ist Abendrot. Wenn das verschwindet, was kommt danach? Es kommt weiße Strahlung danach. Weiße Strahlung, das ist Rest von der Strahlung. Die verschwinden. Das ist nicht gemeint. Gleich bei diesen rotlichen Farben Abendrot. Wenn Abendrot verschwindet, Gebetszeit von Isha hat angefangen. فإذا لم يبق في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت. Er sagt, wenn kein gelbliche Farbe im Himmel ist und kein Abendrot im Himmel ist, dann ist die Zeit des Isha-Gebets zur Pflicht eingetroffen. ولا ينظر إلى البياض في المغرب. Und wir sehen nicht diese weiße Farbe. Wir betrachten das nicht nach dem Sonnenuntergang. Wir gucken was? Auf Abendrot. Weil bei Abu Hanifa, sie gucken das weiße Strahlung. Sie sagen erst, wenn Abendrot verschwindet und noch dieses weiße Farbe danach, alles bis es richtig dunkel wird. Ja, aber bei Imam Malik, und das ist bei der Mehrheit der Gelehrten, wenn der Abendrot verschwindet, da ist die Zeit eingetroffen. Okay? فَذَلِكَ لَهَا وَقْتْ. Das ist ihre Zeit. إلى bis ثلث الليل. Der Drittel der Nacht. Welche Drittel ist hier gemeint? Natürlich erste Drittel und nicht letzte Drittel. Letzte Drittel ist schon Ende. Was heißt Ende? Es ist schon in Zeit der Notwendigkeit. Also, bis Ende, das ist ein Drittel. Bis Drittel der Nacht. Das heißt, wenn der Drittel zu Ende ist. Das heißt, bis Drittel der Nacht. Das ist nur für denjenigen, sagt er. Mimmen yuridu ta'khiraha li shughlin aw udri. Für denjenigen, der sie zu spät machen möchte, aufgrund einer Entschuldigungsgrund oder Arbeit und Beschäftigung. Aber wal mubadaratu biha awla. Er sagt, dass man sie gleich betet, ist besser. Warum? Weil es mal verbreitet ist, dass man sagt, Isha Gebet später. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Muhammad s.a.w. sagt, Salatu li awwal waqtiha, egal welches Gebet. Das Beste, was man macht, ist das Gebet in früheren Zeit. Gleich am Anfang der Zeit. Und Isha-Gebet auch. Aber wenn man Beschäftigung hat, sei es Ilm, Wissen zu erwerben, oder kaufen, verkaufen, das gehört auch dazu, was Wichtiges für dich, kannst du das bis ein Drittel vorbei ist, bis ein Drittel der Nacht vorbei ist. Es gibt andere Meinung, die besagt, dass die Zeit von Isha-Gebet bis Mitte der Nacht. Das ist von Hadith von Umar ibn al-Khattab, was er zu seinen Wulat geschickt hat. Bis Mitte der Nacht. وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ قَلِيلًا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ. Er sagt, es wäre kein Problem und gut, also es wäre kein Problem, wenn die Moscheen das zu spät machen können. Warum? Damit die Gemeinschaft sich sammelt. Alles klar? Damit die Leute sich versammeln können. وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا. Das Schlafen vor dem Isha-Gebet ist makruh. Das Schlafen vor dem Isha-Gebet ist makruh. Warum? Weil man kann es verschlafen und verpassen. Dann tust du einen Grund dafür, dass du das verpasst. وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ شُغْرٍ بَعْدَهَا. Das Sprechen und Reden nach dem Isha-Gebet ohne eine Arbeit oder eine Beschäftigung ist auch makruh. Warum? Damit man gleich sich vorbereitet für morgens Gebet. Guck mal, wie die Leute damals denken. Und damit man für Qiyam al-Layl aufsteht und für Tasbih und Dhikrullah und Dua und Qira'at al-Quran vor dem Fajr-Gebet aufstehen kann. Also beten und geschlafen. So muss es sein. Und dann hat man ein wunderschönes, gesegnetes Leben. Den gleich nach Fajr-Gebet macht man Dua, Sonne aufgegangen, fängt die Arbeit an. Muhammad s.a.w. sagt, Burika li ummati fi bukuriha. Allah hat für meine Umma al-Baraka in Bukur, das heißt im Frühmorgen gemacht. Deswegen kaufen und verkaufen im Frühmorgen, das ist am besten und am schönsten. Dafür verdienst du meistens Geld. Von Allah subhanahu wa ta'ala gibt es al-Baraka in dieser Zeit. Normalerweise so ist das. Makruh, verabscheut, verpönt, dass man was redet. Wenn man keine Beschäftigung, keine Arbeit hat und dann spricht man mit ihm, sagt ihm, er will gar nicht mal reden, damals. Das ist nicht Zeit zum Reden. Aber wenn es etwas, eine Arbeit, etwas Wichtiges für die Familie, ein Gast, kommt, du empfängst einen Reisender, oder das ist kein Problem, dass man redet. Oder du bleibst für etwas, was als Arbeit ist. Oder als ansonsten für unnützliche Dinge makruh. Makruh zu reden. Wenn man jemanden jetzt begrüßt, also so Salam alaikum. Ja, das ist ja, mit Reden hier ist ja gemeint, dass man sich unterhält und dass man Zeit beim Reden verbringt. Lass uns mal die Zeit der Notwendigkeiten. Wir haben gesagt, Zeit der Notwendigkeiten. Nennt mir bitte die Zeit der Notwendigkeiten. Welche Gebete haben eine Zeit nur? Also eine Zeit. Eine Zeit, Wahlzeit. Wahlzeit, ja. Fajr und Maghrib. Reicht. Fajr, Dhuhr, Maghrib. Sie haben eine einzige Zeit, Wahlzeit. Sie haben keine Notwendigkeitszeit. Aber sie haben Notwendigkeitszeit. Nur es ist für uns versteckt. Jetzt kommen wir zu verstecken. Was ist die Notwendigkeitszeit für Dhuhr zum Beispiel? Die Notwendigkeitszeit für Dhuhr ist, wenn der Schatten genauso groß wie der Körper bis Sonnenuntergang. Das ist das. Das heißt, er trifft sich mit der Zeit der Notwendigkeit von Asr, wo und ab wann? Genau. Nachdem der Schatten doppelt so groß ist, dann haben sie Dhuhr und Asr beide gleiche Notwendigkeitszeit. Wenn du Dhuhr betest, nachdem der Schatten einmal so groß ist, danach, das ist die Zeit der Notwendigkeit. Das ist, du holst nach, und was? Bis zum Sonnenuntergang. Nennt man nicht mehr Dhuhr. Das nennt man so. Bei Dhuhr-Gebet, sie sagen, das ist die Notwendigkeitszeit von Dhuhr-Gebet. Und die Notwendigkeitszeit von Asr-Gebet ist von Schatten, wenn der Schatten doppelt so groß ist, bis der Sonnenuntergang. Al-Maghrib hat Notwendigkeitszeit. Doch, hat Notwendigkeitszeit. Bis wann? Bis das Einbrechen von Morgendämmerung. Bis Einbrechen der Morgendämmerung. Von der Zeit, nach der Zeit des Verrichtens, das kennen wir bei Maghrib, bis Einbrechen der Morgendämmerung. Er trifft sich mit Isha-Gebet. Wo und ab wann? Ab Drittel der Nacht oder beziehungsweise Hälfte bis zum Einbrechen der Morgendämmerung. Das ist Zeit der Notwendigkeit. Das heißt, du holst dort nach. Und wenn du das dort verrichtest, ist es. Das nennen sie so. Was bedeutet das? Das heißt, wenn man danach nachholt, ist kein Qada mehr? Nein, das ist ja, warum heißt das Notwendigkeit Zeit? Das ist für die 10 Personen wichtig zu wissen. Wenn die Frau ihre Menstruation bitte schön zu Ende macht, und sie hat das gemacht, wo der Schatten doppelt so groß ist. Was muss sie da beten? Dhuhr und Asr. Haben wir jetzt verstanden? Wenn die Frau rein will, nach Mitte der Nacht, was muss sie beten? Nach Mitte der Nacht ist sie rein geworden. Was muss sie beten? Maghrib und Isha. Weißt du jetzt, warum ist das wichtig? Ha. Genauso alle diese 10 Personen. Alle diese 10 Personen, wenn sie die Notwendigkeitszeit erreichen, dann müssen sie wissen, welche Gebete sind dabei zu verrichten. Deswegen ist es wichtig, Zeit der Notwendigkeit zu finden. Bei Fajr-Gebet hat das nur bis zum Sonnenaufgang. Das heißt, nach Sonnenaufgang ist sie was? Ist sie rein geworden? Betet sie Fajr-Gebet? Nein. Weil Notwendigkeitszeit ist zu Ende. Aber bei Dhuhr und Asr und so haben wir ja verstanden. Alles klar? Lass uns mal die 10 Leute, die Entschuldigungsgrund haben, so dass sie das in Zeit der Notwendigkeit beten. Al-Kafir, wenn er Muslim geworden ist, jetzt können wir Beispiele geben. Einer ist Muslim geworden nach Mitternacht. Was muss er beten? Maghrib und Isha muss er beten. Weil das Gebet ist Pflicht für ihn. Ist Pflicht für ihn. Das Kind ist hat die Pubertät erreicht durch ein Indiz, ein Zeichen, nachdem die gelbliche Farbe zu sehen war. Was muss er beten? Dhuhr und Asr. Al-Igma wal-Junun, Bewusstlosigkeit. Und wenn man Junun ist, Junun, das heißt geistig behindert, dass man verrückt wird. Und dann auf einmal bekam man seinen Verstand, beziehungsweise ist man bewusst. Ja, wenn das geschieht nach Mitte der Nacht, ist man bewusst. Was muss man verrichten? Nach Mitte der Nacht, was muss man verrichten? Maghrib und Isha, Notwendigkeit, Zeit für die beiden. Gut, jetzt machen wir einfach nur weiter. Jetzt halbt ihr. Faqdut tahurain, das heißt, jemand hat keine Möglichkeit, sich zu waschen oder Tayammum zu machen. Das ist auch einer, der Gründe hat, der Entschuldigungsgrund hat. Haben wir das verstanden? Einer, der keine Möglichkeit hat, sich zu waschen oder Tayammum zu beginnen, zu haben. Der gehört auch zu den Leuten, die Notwendigkeit, Zeit für sie erlaubt ist, wo sie keine Sünde dabei ertragen. Alles klar? Al-Haid und Nifas, Menstruation, beziehungsweise Wochenblut, Wochenbettblutung. Alles klar. Das ist Nummer 6 und 7. Und dann kommt 8 und 9, An-Nawm wal-Ghafla. An-Nawm, das heißt Schlaf. Jemand hat geschlafen. Aufgewacht, war in Notwendigkeitszeit. Nicht mal in der Waldzeit, sondern in Notwendigkeitszeit. Wenn er in Notwendigkeitszeit betet, trägt er die Sünde? Nein. Schlafen. Al-Ghafla, vergessen. Ich war so beschäftigt, dass ich das Gebet vergessen habe. Und dann, ich habe noch nicht Asr gebetet. Aber die Zeit, der Waldzeit ist schon zu Ende. Wenn ich verrichte, in der Notwendigkeitszeit, habe ich den Lohn, Ada. Nicht mehr Qada, sondern Ada. Ich gehöre zu den Leuten, die Gründe haben. Nummer 10. As-Sukru bil Halal. Jemand ist berauschend geworden durch Halal Getränk. Gibt sowas. Trink mal Apfelsaft, ganz viel, dann hast du ein Berauschen. So, dass du Gebetszeit nicht mehr hast und dann auf einmal davon nicht mehr, und dann hast du nur Notwendigkeitszeit erreicht. Hier haben Sie ein Beispiel von Milch, Buttermilch, Milch. Viel Milch trinken, das macht auch Berauschen. Aber Zucker bil Haram, ist das ein Grund? Jemand ist mit Haram sakran geworden. Und dann ist er wach geworden nach dem in Notwendigkeitszeit. Nein, das ist nur nachholen und die Sünde erwirbst. Du hast auf dein, ja? Haben wir das verstanden? Ist die Milch, die man trinkt, dann haram, wenn man berauscht wird? Nein, ist nicht haram. Okay. Aber wenn man vorsätzlich tut, um sich zu berauschen, dann tut. Ja, das ist ja nur, wenn man ohne Absicht macht. Okay. So, gut. Sonst ist das zu viel. Lass uns inshallah nächste Woche inshallah weitermachen. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim baraka ala Muhammad wa ala alihi. يلا السلام عليكم شبانداو ها Du willst jetzt verreisen, ne? Aber nicht kürzen. Ist nicht weit? Ah, mashallah. Ihr freut euch, wenn ihr sagt, nee, es ist nicht weit, ne? Muschi ist weit. Ja. Fangen bei der Polizeiausbildung, ne? Wir fangen die Stärkchen und im Einsatz zum Beispiel, wenn jemanden bei Überfall oder so was erschießt, ist dann Haram oder besonders kein Muslime zum Beispiel. Ah, guck mal, wenn man bei Polizei arbeitet, dann macht man nach den Richtlinien, die es gibt, denn die Polizei, wenn das jetzt im Rahmen der Sicherheit, zum Beispiel gegen Raub, gegen Diebstahl, Randalierer, Verkehr und so, Ordnen und so. Das ist Gutes. Hilft einander im Guten. Dann bist du in den guten Bereich, im guten, auf eine gute Arbeit. Aber das mit Schießen schießt man natürlich auch bei Polizei nur in Gefahr. Ja, das heißt, du wirst geschossen. sonst. Oder du wirst getötet. In dieser Zeit tust du für die Sicherheit von dieser Staat, beziehungsweise deine Sicherheit, dann zählt das ja nicht. Du zählst nicht als Mörder, außer wenn du weißt, ich könnte diesen Mann festhalten und nicht erschießen, aber ich habe ihn einfach erschossen. Diese Absicht drinnen, dann wirst du als Mörder bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man in einer Zeit ist, wo alle möglichen Wege geschlossen sind und ich kann keine andere Möglichkeit finden, dann ist das im grünen Rahmen. Allahu akbar.